Erster, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bewahrst. Zweiter, und wenn du der Weisheit aufmerksam zuhörst und dein Herz dem Verständnis öffnest. Dritter, ja, wenn du nach Einsicht rufst und deine Stimme nach Verständnis erhebst. Vierter, wenn du sie wie Silber suchst und wie verborgene Schätze nach ihr forschst. Fünfter, dann wirst du die Ehrfurcht vor dem Herrn verstehen und Erkenntnis von Gott gewinnen. Sechster, denn nur der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Siebter, er bewahrt Rettung für die Aufrichtigen und beschützt diejenigen, die untadelig leben. Achter, damit er die Wege des Rechts bewacht und den Pfad seiner treuen Anhänger schützt. Neunter, dann wirst du Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit verstehen, ja, jeden guten Weg. Zehnter, denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele angenehm sein. Elfte, Vorsicht wird dich bewahren und Verständnis wird dich beschützen. Zwölfter, damit sie dich vor dem Weg des Bösen rettet und vor Menschen, die Falsches reden. Dreizehnter, die geraden Wege verlassen, um auf dunklen Pfaden zu gehen. Vierzehnter, die sich freuen, Böses zu tun und sich über schlimme Bosheit freuen. Fünfzehnter, die ihre Wege krumm machen und auf ihren Pfaden vom rechten Weg abweichen. Sechzehnter, damit sie dich auch vor der fremden Frau rettet, vor der Fremden, die schmeichelnd spricht. Siebzehnter, die den Freund ihrer Jugend verlassen und den Bund ihres Gottes vergessen hat. Achtzehnter, denn ihr Haus führt zum Tod und ihre Wege führen zu den Toten. Neunzehnter, alle, die zu ihr gehen, kehren nicht zurück und finden die Wege des Lebens nicht. Zwanzigster, damit du auf dem Weg der Guten gehst und die Pfade der Aufrichtigen einhältst. 21. Denn die Aufrichtigen werden im Land wohnen, und die Untadeligen werden darin bleiben. 22. Aber die Gottlosen werden aus dem Land entfernt, und die Treulosen werden daraus gerissen.